Deutschlandradio Kultur, 8 Uhr und gleich 11 Minuten. Was passiert mit Arcandor? Zunächst mal gar nichts, sagen die einen. Arcandor muss sich aus dem Vermögen der milliardenschweren Eigentümer der Familie Schickedanz und der Bank Saal Oppenheimer refinanzieren. Die anderen sagen, dem Unternehmen muss der Staat helfen. Schließlich sei ein Arbeitsplatz bei Karstadt genauso wichtig wie ein Arbeitsplatz bei Opel. In unserem Mediengespräch wollen wir jetzt mit Wolfgang Zügel sprechen. Er ist der stellvertretende Ressortleiter Wirtschaft bei der Berliner Morgenpost. Guten Morgen, Herr Zügel. Guten Morgen. Welche der beiden Denkschulen finden Sie denn nachvollziehbarer? Ich weiß nicht, ob man das so einfach in Schwarz und Weiß teilen kann. Ich habe den Eindruck, dass beide ihren Teil dazu beitragen müssen. Denn sicher ist die Bank Saal Oppenheim, die ja schon groß engagiert ist bei Karstadt oder beim ganzen Arcandor-Konzern, potent und könnte wahrscheinlich noch nachschießen. Die Frage ist aber, wie vermögend ist denn noch Frau Schickedanz? Denn wenn Sie sich den Aktienkurs von Arcandor angucken, dann hat die gute Frau mindestens 3 Milliarden verloren. Und ich weiß nicht, was sie noch zur Seite gebracht hat, ob sie da noch was einschießen könnte. Und, ja. Bitte? Und insofern ist es wahrscheinlich natürlich auch eine Überlegung, dass der Staat zumindest mit einer Zwischenfinanzierung einsteigen muss. Sie haben heute eine Karte von Berlin mit allen Karstadt- und Kaufhof-Standorten im Blatt. Und da sieht man, dass sie sich eigentlich mehr ergänzen, als dass sie sich Konkurrenz machen. Die Frage einer Fusion steht ja auch immer noch im Raum. Gilt das auch insgesamt für Karstadt und Kaufhof? Es gilt nicht insgesamt für Karstadt und Kaufhof. Wir haben das extra gemacht mit der Karte für Berlin, weil in Berlin haben wir wirklich eine spezielle Situation. Wie aus dieser Karte zu ersehen ist, dass sich die Standorte nahezu ergänzen. Man kann ganz grob sagen, Karstadt ist mit seinen Häusern im Westen und Kaufhof mit den Galeria-Häusern im Osten. Wenn Sie dann noch die Standorte von Mediamarkt und Saturn dazu nehmen, sehen Sie, dass das alles wunderbar auf Berlin verteilt ist. Wir haben das deshalb gemacht mit Mediamarkt und Saturn, weil es ja die Überlegung gibt, dass einzelne Standorte von Karstadt, von Saturn oder von Mediamarkt, die ja beide zu Metro-Gruppe gehören, diese Häuser übernehmen könnten. Wäre die Fusion Karstadt-Kaufhof denn insgesamt ein gangbarer Weg, um Arcandor wieder fit zu kriegen? Ich glaube, da spricht einiges dafür. Wie man auch hört aus der Politik, wird es nahezu zur Bedingung gemacht. Das könnte natürlich insgesamt sein, dass man doch so eine vielleicht eher absterbende Spezies wie das Warenhaus nochmal stärker konzentriert und bündelt. Denn die Warenhäuser haben sich doch gegen die Spezialfilialisten wie im Elektronikbereich Mediamarkt und Saturn oder im Textilbereich wie H&M schwer behaupten können. Man muss natürlich auch sehen, wenn Sie die beiden Warenhauskonkurrenten, die jetzigen Konkurrenten zusammenlegen in ein Haus, dann ist es unter Umständen für den Verbraucher schlechter, weil der Verbraucher profitiert immer von der Konkurrenz. Zum Schluss noch eine Frage nach Ihrer Einschätzung. Eine sogenannte Rettungshilfe des Bundes müsste Arcandor innerhalb von einem halben Jahr zurückzahlen. Wäre das überhaupt möglich? Es ist zurzeit sicher eine Frage der Umfinanzierung. Es wird niemand diese großen Beträge langfristig oder kurzfristig erwirtschaften und dann zurückzahlen können. Es ist eine Frage der Umfinanzierung. Diese Probleme hat die Conti-Scheffler-Gruppe, die Merkel-Gruppe. Wir spüren zurzeit in der Wirtschaft deutlich die Kreditklemme und wenn es um größere Kredite geht, werden die ziemlich teuer zurzeit und es ist schon schwierig von Banken solche Kredite zu bekommen. Deshalb geht es darum, dass Karstadt oder der ganze Konzern ein tragfähiges Sanierungskonzept hat und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat es ja nun bestätigt, dass das Konzept, was sie vorgelegt haben, tragfähig ist. Allerdings haben die nochmal einen Kapitalbedarf von 1,8 Milliarden errechnet. Also es ist schon eine große Summe, die da zu stemmen ist und die sicher wieder immer wieder umgeschuldet werden muss. Herr Zügel, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Wolfgang Zügel, stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft der Berliner Morgenpost, um 8 Uhr und 15 Minuten.